Und wie fühlst du dich? Ich bin gesund, bin nicht krank. Rasumichin, bist du schon lange hier? Ich sagte dir doch, ich warte schon seit 3 Stunden. Nein, ich meine vorher. Was vorher? Seit wann kommst du hierher? Ich habe es dir doch erzählt, oder erinnerst du dich nicht? Raskolnikow überlegte. Wie im Traum erschien ihm das vorhin Gehörte. Allein er konnte sich nicht entsinnen und blickte fragend Rasumichin an. »Hm«, sagte dieser, »du hast es vergessen. Mir schien es schon damals, dass du noch nicht ganz, jetzt nach deinem Schlafe hast du dich erholt. Tatsächlich, du siehst besser aus. Braver Junge. Nun aber zur Sache. Du wirst dich gleich erinnern. Schau mal her, mein Lieber.« Er begann, das Bündel aufzuknoten, dessen Inhalt ihn augenscheinlich außerordentlich interessierte. »Das, glaube mir, lag mir besonders auf dem Herzen. Denn man muss doch aus dir wieder einen Menschen machen. Fangen wir an. Und zwar von oben nach unten. Siehst du diese Kappe?« sagte er, indem er aus dem Bündel eine ganz hübsche, aber auch ganz gewöhnliche und billige Mütze hervorholte. »Lass sie dir mal aufsetzen.« »Nachher, später«, sagte Raskolnikow gereizt abwehrend. »Nein, Rodja, sträube dich nicht, sonst wird es zu spät. Und auch ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich es ohne deine Maße aufs Geratewohl gekauft habe.« »Es passt genau«, rief er triumphierend aus, nachdem er ihm die Mütze aufgesetzt hatte. »Passt wie angegossen.« Die Kopfbedeckung, Bruder, ist der wichtigste Teil des Anzuges, ist gleichsam eine wortlose Empfehlung. Mein Freund Tolstjakow muss jedes Mal seine Kopfbedeckung abnehmen, wenn er irgendwo hinkommt, wo alle anderen in Hüten und Mützen herumstehen. Alle glauben, er tue es aus sklavischer Höflichkeit. Nein, er schämt sich einfach seines Vogelnestes. Er ist nun mal so schüchtern. Nun, Nastenka, hier haben Sie 2 Kopfbedeckungen. Er holte aus einer Ecke den zerdrückten, runden Hut von Raskolnikow hinzu, den er, Gott weiß warum, Palmerston nannte. Hier diesen Palmerston und hier dieses Kleinod. Schätze mal, Rodja, was meinst du, was ich dafür bezahlt habe? Nastasjuschka, wandte er sich an diese, als er sah, dass Raskolnikow schwieg. 20 Kopeken wirst du wahrscheinlich gegeben haben, antwortete Nastassja. 20 Kopeken? Dumme Gans, rief er beleidigt aus. Heutzutage kriegt man auch dich nicht mal für 20 Kopeken. 80 Kopeken habe ich bezahlt und auch deshalb nur, weil sie schon getragen ist. Jedoch mit der Zusicherung, dass du im nächsten Jahr eine andere umsonst bekommst, wenn diese abgetragen ist. Bei Gott! Nun wollen wir zu den Vereinigten Staaten von Amerika übergehen, wie man bei uns im Gymnasium zu den Hosen sagte. Ich sage im Voraus, dass ich auf die Hosen stolz bin.